Die Künstlerin Yoko Ono ist heute 82 Jahre alt und lebt noch immer im Dakota Building in New York. Das ist das Haus, vor dem ihr Mann John Lennon im Dezember 1980 erschossen wurde. Die Gedenkstätte für ihn ist nicht weit, manchmal spaziert sie daran vorbei und wird dann von Lennon-Fans erkannt. Yoko Ono wollte immer mehr sein als nur die Frau von John Lennon und tatsächlich war sie das auch. Als Künstlerin hatte sie sich längst einen Namen gemacht, als sich die beiden 1966 kennenlernten. Aber die breite Öffentlichkeit sah nur ihn und nicht sie. Das änderte sich erst nach seinem Tod. Leben ohne John, Yoko Ono und der Fluch, Mrs. Lennon zu sein, von Wolf Eismann. Ich soll Ihnen von John erzählen. Ja, das wäre wunderbar. John Lennon, I can't believe it. Ich meine, eigentlich geht es darum, dass ich Sie fragen wollte, ob ich einen seiner Songs in meinem Film verwenden darf, aber... Sie wollen einen Film drehen über John. Well, here we are again. Ich bin gerade dabei. Ich drehe einen Spielfilm über seine Jugend in Liverpool. Die Zeit, bevor die Jungs zu den Beatles wurden. Sie sind Künstlerin, oder? Keine Filmemacherin. Warum drehen Sie einen Film? Ich bin Videokünstlerin. Ich habe auch Filme gedreht. Ja, ich weiß. Ich habe Fly gesehen. Das ist lange her. Eine Fliege, die um den Körper einer nackten Frau herumschwirrt, als würde sie den Körper erforschen. Tolle Idee. Es ging darum, den Körper der Frau vom männlichen Blick zu befreien. Die Frau ist nackt, aber nicht erotisch. Anstatt sich lasziv zu inszenieren, liegt sie einfach da. Es ist nicht sexy. Nein. Es ist schlicht, was es ist, ein Körper. Nicht der männliche Blick erkundet die nackte Haut, die Lippen, die Brüste, sondern die Fliege. Ich habe ein Video von David Beckham gedreht, während er schläft. Sleeping David. Und eine Fotoserie, die ich Crying Man genannt habe. Ich habe männliche Filmstars beim Weinen fotografiert. Jude Law, Willem Dafoe, Paul Newman, Daniel Craig. Bei mir war es mal eine Serie mit nackten Hintern. Mrs. Lennon, oh Mrs. Lennon, checking the sky to see if there's no cloud, there's no cloud, oh then, I guess it must be alright. Mrs. Lennon, das hat mich immer total genervt. Ich wollte nicht Mrs. Lennon sein. Mrs. Lennon, oh, Mrs. Lennon. Yoko and I, when we got together, decided that whatever we knew, whatever we did was going to be in the papers. You know, whether it's Richard or Liz or... Weibliche Künstler werden immer noch anders behandelt als männliche. Bis heute. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem amerikanischen Galeristen. Oh, und hat er gesagt, ich mag ihre Arbeiten sehr, aber sie haben Kinder. Ich habe zwei Töchter. Ja, und? Er meinte, er habe Zweifel, ob ich unter diesen Umständen Zeit genug haben würde, meinen künstlerischen Weg ernsthaft zu verfolgen. Meine Güte. Ich habe ihm dann mal ein paar männliche Künstler aufgezählt, die ebenfalls Kinder hatten und trotzdem erfolgreich ihren Weg gegangen sind. Und er meinte dann so, ja, aber glauben Sie, dass man das vergleichen kann? An welchen Song hatten Sie gedacht? Was? Ich würde Ihren Film gern sehen. Den Film, den Sie gerade über John drehen. Und wenn er Ihnen gefällt, geben Sie mir dann die Erlaubnis, einen Song von John Lennon zu verwenden? An welchen hatten Sie gedacht? Mother. Warum ausgerechnet Mother? Wissen Sie, ich hatte lange nach einem Drehbuch gesucht, das mich nicht nur interessiert, sondern auch wirklich berührt. Und dann... Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia. Julia. Julia. Ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Johns Beziehung zu seiner Mutter Julia, die ihn verlassen hat, als er noch ein ganz kleines Kind war und die er dann als Teenager plötzlich wieder getroffen hat. Das ist eine sehr schöne Geschichte und gleichzeitig eben auch die Geschichte der Geburt der Beatles. Ja. Don't you think the Beatles gave every sodden thing they got to be the Beatles? That took a whole section of our youth, that whole period, when everybody else was just goofing off, we were working 24 hours a day. Mir liegt die Geschichte sehr am Herzen. Wissen Sie, ich wurde auch als kleines Kind von meiner Mutter verlassen, in gewisser Hinsicht. Ich bin in einer Hippie-Kommune groß geworden. Als kleines Kind habe ich mir oft gewünscht, dass meine Mutter stirbt. Was? Wieso das denn? Ich stand immer in ihrem Schatten. Sie war einfach eine so perfekte, wunderschöne Mutter. Zu perfekt, zu schön. Alle Menschen um uns herum hatten nur Augen für sie. Sie war auch eine begabte Musikerin. Sie konnte 9 Instrumente spielen. Und sie beherrschte den Kabuki-Gesang. Schon als ich noch ganz klein war, hat sie mich zum Gesangsunterricht geschickt. Ich sollte unbedingt Opernsängerin werden. Naja, zumindest habe ich dadurch gelernt, meine Stimme als Instrument einzusetzen. Warum sollen Frauen immer nur süße, zärtliche Lieder singen? Sie sind es doch, die die Menschheit zur Welt gebracht haben. All dieses Gebären, das Kinder bekommen. Nur Frauen machen das. Sie bringen die Kinder zur Welt. Sie sind die Schöpferin und sie haben die Macht und die Stärke. Wenn sie Kinder gebären... Das ist doch nicht... Das will ich den Leuten klar machen, dass Frauen mächtige Geschöpfe sind. Sie müssen stark sein für die Welt, für die Gesellschaft. Ansonsten gibt es ja gar keine Gesellschaft. Es ist also besser für die Gesellschaft, wenn sie die Macht der Frauen anerkennt. Es ist auch besser für die Männer. Ich verfolge Ihre künstlerische Arbeit schon ziemlich lange. Und ich habe Sie immer bewundert. Oh, bitte. Nein, wirklich. Ich dachte immer... Sie kann tun, was sie will, weil sie keine Angst haben. Oh, schön, wenn das wahr wäre. Ich meine, da ist dieses Freiheitsgefühl. Es gibt keine Einschränkungen. Man muss sich nicht entscheiden, ob man Maler sein möchte oder Bildhauer. Kunst besteht aus Ideen. Es geht gar nicht darum, wie man eine Idee darstellt, sondern dass man ihr folgt, mit welchen Mitteln auch immer. Und das haben Sie mir mit Ihrer künstlerischen Arbeit bewusst gemacht. Aber ich bin in jedem Medium ein Außenseiter geblieben. Nein. Wenn ich in einer Galerie Gemälde ausgestellt habe, dann haben die Leute gesagt, ach, die amateurhaften Malereien einer Sängerin. Und wenn ich ein Konzert gegeben habe, haben sie gesagt, eine Künstlerin, die versucht zu singen. Aber irgendwann habe ich dann begriffen, du musst einfach du selbst sein. Du darfst dich nicht selbst zensieren. Und du musst dir selbst vertrauen. Nur dann kannst du überleben. Wissen Sie, dass ich tatsächlich als Bildhauerin angefangen habe? Erst später habe ich fotografiert und Filme gedreht. Und ich habe sogar mit den Pet Shop Boys Musik gemacht. Ehrlich? Ja, ehrlich. Immer über ihre Männer definiert. Da kann ich Ihnen ein Lied davon singen. Ich war mit Jay Jobling verheiratet, dem Kunsthändler. Er vertritt Künstler wie Damien Hirst, Lucian Freud, die ganz Großen, verstehen Sie. Ihm gehört die Galerie White Cube in London, ne? Ja, ja, richtig. Es ist gelinde gesagt nicht ganz einfach, mit einem solchen Übergaleristen verheiratet zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich vor den Leuten doppelt beweisen muss. Kann sie wirklich was? Oder werden ihre Arbeiten nur ausgestellt, weil sie Joblings Ehefrau ist? Jetzt bin ich mit einem Mann liiert, der 23 Jahre jünger ist als ich. Macht auch Schlagzeilen. Die Leute zerreißen sich das Maul. Oh Mann, wird das funktionieren auf Dauer? Keine Ahnung, weiß ich doch auch nicht. Sich verlieben ist jedenfalls etwas Positives. Es setzt Energie frei. Und ob sie es mir nun glauben oder nicht, aber mir ist es inzwischen vollkommen egal, was die Leute von mir denken. Als John und ich geheiratet hatten, war das ähnlich. And so everybody had this impression that, you know, John's gone crazy. But all I did was fall in love, like a lot of people do. Plötzlich drehte sich in den Medien alles nur noch um John und unsere Liebe. Mir ist das inzwischen egal. Ich liebe Aaron. Den jungen Mann? Ja. Er spielt übrigens in meinem Film John Lennon. Also nicht, weil ich mit ihm zusammen bin, sondern es war genau umgekehrt. Ich meine, also als er zum Casting kam, habe ich sofort gedacht, das ist er. Und ich musste sehr für ihn kämpfen, denn die Produzenten hätten die Rolle lieber mit einem Star wie Jude Law besetzt. Verliebt haben wir uns aber erst später. Ich hatte mir damals fest vorgenommen, mich auf keinen Fall zu verlieben. In John? Ja. Ich dachte, dass es für mich als Künstlerin verheerend wäre. Dass es für mich den Tod bedeuten würde. Den Tod? Ich wollte keine Beziehung, weil ich Freiheit für meine Arbeit brauchte. Deshalb bin ich damals, gleich nachdem wir uns in London kennengelernt hatten, nach Paris abgehauen. Und ich war fest entschlossen, nicht nach London zurückzukehren. Ich bin einfach weggelaufen, um mich vor mir selbst zu schützen. Klingt verrückt, oder? Nein. Ja, doch, irgendwie schon. Also. John ging dann nach Indien und ich war in Paris. Ja, und dann? John hat mir Briefe geschickt aus Indien. Er hat mir stapelweise Briefe geschickt. The reason why. Irgendwann habe ich kapituliert. Seit Johns Tod finde ich es übrigens schön, mit Mrs. Lennon angesprochen zu werden. Aber warum hatten Sie das Gefühl, dass es für Sie als Künstlerin den Tod bedeuten würde, wenn Sie sich mit einem Mann einlassen? Nicht mit irgendeinem Mann, mit John Lennon, einem der Beatles. Aber Sie hatten sich als Künstlerin doch schon längst selbst einen Namen gemacht. In der New Yorker Konzeptkunstszene, ja. Sie waren eine wichtige Vertreterin der Fluxusbewegung. Ja, wer kennt schon Fluxus? Erst neben John Lennon bekam ich die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit. I just hopped into this bank. Nothing is foreseeable, is it? And it's, you know, it's always changing. Er hatte viel Erfahrung, als ich ihn kennenlernte. Natürlich beruhte das auf Gegenseitigkeit. Wir lernten viel voneinander. Aber er hatte die Art von Erfahrung, die ich nicht hatte. Und plötzlich war ich berühmt. Ich meine, richtig berühmt. Doch eben nur als die Frau, die John Lennon seinen Fans weggenommen hatte. Und meine Kunst hat verdammt nochmal darunter gelitten. Es gab auch noch ein anderes Problem. Ich hatte mein Geld bis dahin immer selbst verdient, weil ich die Freiheit und die Kontrolle behalten wollte. Aber auf einmal war ich mit jemandem zusammen, mit dessen Verdienst ich nicht mithalten konnte. Aber das Geld ist doch nicht so wichtig. Es ist nicht allein das Geld, natürlich nicht. Man hat mich Drachenlady genannt. Und ich wurde von vielen Menschen, eigentlich von der ganzen Welt, angegriffen. Ich habe mich damals gewundert und ich habe mich gefragt, warum? Warum? John und ich, wir konnten das einfach nicht verstehen. Wenn man verliebt ist und jemand sagt zu dir, wie kannst du mit solch einer Frau zusammen sein? Die Journalisten haben eine unglaubliche Macht. Und ich war damals eine leichte Beute und immer der Sündenbock. Ich hörte sie sagen, ach du meine Güte, diese Frau schon wieder. Immer wieder wurde ich beschimpft, wurden Lügen über mich verbreitet und Hassbriefe an mich geschrieben. Jahrelang. Ich dachte mir, da kommt viel Energie auf mich zu. Energie, die ich besser zu meinen Gunsten nutzbar mache. Also habe ich das alles in positive Energie umgepolt. So viel Energie war das, dass ich jetzt genug für 200 Jahre habe. Ask the dragon while she's crawling with eight legs and she says, don't know, I'm just doing it. Ask a giraffe why he's keeping his neck straight and he says, don't know, I'm just doing it. Ask a bird why she's flying so high, and she says, don't know, I'm just doing it. Ask a girl why she's dancing in the wind, and this is what she says. Ich habe gelesen, dass sie sich einige Zeit getrennt hatten. Ich hatte gedacht, dass es eine gute Idee wäre, wenn er nach L.A. geht und mich für eine Weile allein lässt. She literally said, get out. You know, and I said, okay, I'm going. So I thought, woohoo! Ich glaube, dass ich mich einfach davon befreien wollte, Mrs. Lennon zu sein. Ich wollte mir und natürlich auch John beweisen, dass ich auch als eigenständige Popkünstlerin erfolgreich sein konnte. Nicht bloß als der Anhang von John Lennon. Produziert ein neues Album, Feeling the Space. Und John brachte damals fast zeitgleich sein Album Mind Games heraus. Aber natürlich konnte ich nicht mithalten. Johns Album wurde ein Riesenerfolg. Mein Album schaffte es gar nicht erst in die Charts. Hatten Sie damals je an Scheidung gedacht? Nein, niemals. Whatever gets you through the night. Im Dezember 1974 spielte John im ausverkauften Madison Square Garden mit Elton John. Ich war im Publikum und ich beobachtete ihn, wie er da auf der Bühne stand, und mir kamen die Tränen. Er sah einsam aus. Nach dem Konzert bin ich zu ihm in die Garderobe gegangen. Wir redeten lange miteinander und John sagte, oh Gott, bitte tu mir das nie wieder an. Das war das Ende unserer Trennung. Meine Freundinnen fragen mich auch immer wieder, ob ich nicht Angst davor habe, vor einer Trennung, weil Aaron doch so viel jünger ist als ich. Ich denke nicht darüber nach. Angst habe ich höchstens davor, dass der Krebs wiederkommt. Ich bin zweimal an Krebs erkrankt, wissen Sie. Darmkrebs und Brustkrebs. Nach meiner zweiten Krebserkrankung ist es mir wirklich schwer gefallen, meine Arbeit wieder aufzunehmen. Die Chemotherapie hatte mich restlos ausgelaugt. Ein knappes Jahr war ich völlig ziel- und richtungslos. Ich habe mich andauernd gefragt, wann mir endlich wieder Ideen kommen würden. Und der Anstoß kam dann von Elton John. Von Elton John? Nicht wahr? Doch. Er hat mich angerufen und mich gefragt, hättest du Lust, das Video zu meiner neuen Single zu drehen? Und ich habe gesagt, nein, ich habe überhaupt keine Einfälle. Das war an einem Freitag. Und am Dienstag drauf, Elton hatte sich in der Zwischenzeit noch zweimal bei mir gemeldet, habe ich dann doch zugesagt. Unter der Bedingung, dass in dem Video ein Schauspieler den Song singt. Und zwei Tage später saß ich im Flieger nach Los Angeles. Und die Woche drauf drehten wir den Clip in einer leeren Luxusvilla auf dem Sunset Boulevard. Es wurde ein tolles Video. Und wer hat den Song im Video gesungen? Ich meine, wer war der Schauspieler? Ich wollte Jude Law. Elton bestand auf Robert Downey Jr. Aber es war perfekt. Und woran arbeiten Sie jetzt gerade? Ich nenne es A Hole. Es ist eine Arbeit, die ich mit einer Patrone gemacht habe. Einer Patrone? Ja. A Hole ist das Loch, das entsteht, wenn eine Pistolenkugel durch Glas gefeuert wird. Man kann es ansehen wie ein Bild und man kann dann auf die andere Seite der Glasscheibe gehen und es von der anderen Seite betrachten. Wenn jemand auf dich schießt, sieht es so aus wie die eine Seite. Und wenn du auf jemanden schießt, sieht das so aus wie die andere Seite. Es geht um die Wahrnehmung von Gewalt. Gewalt ist eine individuelle Erfahrung. Und man wird immer auf der einen oder anderen Seite stehen. Ich glaube, das könnte kein anderes Material als Bild leisten, dass das gleiche Motiv aus einer anderen Perspektive genau zum gegensätzlichen Motiv wird. Man denkt zwangsläufig an die Schüsse auf John, oder? I'm not afraid of dying. I don't know how I'd feel at the moment, but I'm prepared for death because I don't believe in it. I think it's just getting out of one car and getting into another. Ich bekam ihn damals in einer braunen Papiertüte zurück. Können Sie sich das vorstellen? Vom Büro des Untersuchungsrichters. John, der alles hatte, was ein Mann sich nur wünschen konnte, kam in einer braunen Papiertüte zu mir zurück. Witwe zu sein, ist die Hölle. Ein totaler Albtraum der Hoffnungslosigkeit. Wissen Sie, es ist schon komisch. Ich wurde wegen meiner Kunst und meines Gesangs lange Zeit von vielen ausgelacht. Man gab mir die Schuld an der Trennung der Beatles. Jeder kennt mich, weiß, wie ich aussehe und wo ich wohne. Ich bin als Pop- und Dancefloor-Musikerin inzwischen sogar ziemlich angesagt. Ich habe hart dafür gekämpft, meine eigene Identität zu behalten und nicht nur ein Teil von John Lennon zu werden. Vergeblich. Dann starb John und das änderte alles. 10 Jahre lang war ich der Teufel und dann bin ich plötzlich der Engel. Oder, naja, sagen wir Yoko Ono. Leben ohne John, Yoko Ono und der Fluch, Mrs. Lennon zu sein, von Wolf Eismann. Es sprachen Helga Grimme und Claudia Jahn, Ton und Technik Markus Krohl und Andreas Völzing, Regie führte Felicitas Ott, Redaktion Elinor Krogmann.